herzlich willkommen zum Rauschlevel Podcast Nummer 12. Wollen wir mal schauen, wer heute so alles am Start ist. Das sind ich. Jawohl. Damit ist der Witz ausgelutscht. Fangen wir doch einfach mal an, in die Runde zu schmeißen. Unsere allimmerliche Frage: Wer hat denn was gespielt? Ich habe Portal 2 gespielt, darf aber nicht drüber reden. Ich habe ebenfalls Portal 2 gespielt, darf aber nicht drüber reden. Und vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass wir jetzt ein großartiges neues Podcasting-Aufnahmetool haben. Ja, hoffentlich wird sich das in der Audioqualität auch widerspiegeln. Rausch, rausch, knister. Ja, ich habe auch Portal 2 gespielt, darf aber auch davon nicht erzählen. Aber ja, ja. Ich habe auch Portal 2 gespielt, ja, darf nicht drüber sprechen. Ich habe aber was gespielt, worüber ich sprechen darf. Vielleicht sollten wir kurz erwähnen, warum wir denn nicht drüber sprechen dürfen. Ja, soll das vielleicht eine Überraschung werden? Ja, aber vielleicht ist es eigentlich kein großes Geheimnis mehr, dass wir dann uns das für einen Videopodcast aufschieben, oder? Ja, da hast du recht. Das ist eine sehr gute Idee. Wir glauben, wir wollen uns nicht die Euphorie schon vorab im Rauschlevel wegnehmen, weil wir jede Woche ein kleines bisschen über Portal reden, sondern all unsere Energie dann doch lieber in den Videobeitrag reinstecken. Deswegen reden wir nicht über Portal 2. Ja, all unsere Gedanken und Träume werden dann in dieses Video gepackt. Genau. Wir werden keinen weiteren Satz verlieren, kein Wort, keine Silbe mehr. Totale Schweigen. Ab jetzt. Gut, das werden wir alle schneiden. Okay, aber Toto, was hast du denn sonst noch so gezockt? Ja, ich beflügel durch eine gewisse Meisterschaft im deutschen Profifußball. Habe ich mich mal wieder an FIFA 11 gewagt, eine neue Saison zu spielen. Also ich habe jetzt auch endlich die 50-Stunden-Folge gekriegt fürs Achievement. Zwischendurch auch mit Kollegen Vierer-Liga gespielt. Und macht immer wieder Spaß, muss ich sagen. Es gibt ja immer diesen ewigen Krieg zwischen FIFA und Pro Evo. Was ist denn so dein Favorit? Na ja gut, da ich jetzt schon gespoilert habe, dass ich FIFA 11 gespielt habe, ist das auch quasi mein Favorit. Früher auf dem PC, muss ich aber sagen, da war ich doch mehr der PES-Spieler, weil damals die Physik-Engine einfach noch realistischer war zu dem Zeitpunkt. FIFA hat sich für mich mehr oder weniger wie auf Schienen gespielt und da hatte man doch mehr Freier bei Pro Evolution Soccer. Natürlich, Lizenzen gab es da auch nicht auf dem PC bei Pro Evolution Soccer, aber der Editor war leichter zu bedienen und so konnte man sich seine Mannschaften schön selber reinfriemeln. Aber da FIFA jetzt in den letzten Jahren meiner Meinung nach gewaltige Schritte nach vorn gemacht haben, zieht es einfach für mich nicht mehr diese Technik- oder Physik-Vorsprung, den Pro Evolution mal hatte. Der ist einfach nicht mehr da und da kommt es einfach für mich auch auf die Lizenzen drauf an. Das hatte ich auch damals zu unserem Beitrag zu Gamescom erwähnt gehabt, dass ich mehr so dann doch so, ich möchte auch in das Fallenstadion spielen, ich will, dass mein Spieler Barrios heißen, noch nie Schmelzer etc. Und nicht irgendwelche Fantasienamen haben. Glauben alle gar nichts. Ja, du hast ja auch keine Ahnung. Das gebe ich zu. Die ganzen Lizenzen, die sind dann für dich wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür, dass die Atmosphäre dich auch dann mehr packt. Natürlich, also das ist, ist man dann einfach mehr dabei. Man hat aufgrund der guten Technik auch fast schon das Gefühl, eine Fußballübertragung zu sehen. Und ich bin auch der Typ, ich gehe dann auch richtig ab, als wenn ich gerade ein Live-Spiel gucke, fast. dass ich so davor sitze und dann irgendwie den Ball verfluche, den Schiri beleidige. Und den den Torhüter mit. Beleidigen tue ich nicht, aber. Aber werfen. Ja, also ich bewerf den mit Bierflaschen und. Richtig schön. Leuchtkörper also im Wohnzimmer. Ich sitze natürlich auch hier im Trikot, im Schal und etc. Hast du so eine Bande aufgebaut? Ja, genau. und sowas alles. Und, es ist halt doch schon atmosphärisch für mich, das Spiel als Fußballfan. Weil wie weit geht denn, wie authentisch ist inzwischen so eine Atmosphäre? Ich habe zwischendurch mal gelesen, es werden sogar authentische Fangesänge aufgenommen und alles. Ja, also es war ja bei FIFA 11 jetzt der Fall, dass man von Usern erstellte Fangesänge, die dann auf MP3 oder sowas haben, auf oder implementieren kann in das Spiel. Mhm. Und dann ist jetzt zum Beispiel immer, wenn ich mit Dortmund ein Tor mache, wird auch die Hymne oder das Lied gespielt, wenn Dortmund im Heimspiel ein Tor macht halt. Und das trägt dann natürlich mega dazu bei, zu so einer Atmosphäre. Besonders, ich sehe, wir sind weit, weit gekommen seit Sensible Soccer. Ja, doch. Also, ist schon ein bisschen mehr, ja. Micha, du presst das ein wenig. Aber jetzt sag nochmal was. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, Christa. Moment, dann werde ich mich mal eben ab und komme gleich wieder, ja? Ja, bis Alright. Gleich. Diese neue Technik immer. So, jetzt können wir ja endlich mal richtig frei reden. Oh, also. Stinker, der ist endlich weg, ist er. Also Portal 2, ne? Yeah! Ja. Yeah, super geil, ey. Boah, das hab ich gesagt teilweise, weil... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wir müssen da jetzt mal wieder... Oh, jetzt können wir wieder nicht über Portal 2 reden. Ach, scheiße. Worüber habt ihr gelacht? Geht es jetzt bei mir? Ja. Fang nochmal an mit dem Fußballzeug, ja? Ja. Mhm. Jetzt sind ja FIFA und Pro Evolution Soccer so eher so Profi-Fußball-Simulationen, wenn man so möchte, also ziemlich ernste Spiele. Aber ihr habt da gerade Sensible Soccer erwähnt. Wünscht euch nicht vielleicht so ein lustiges Fußballspiel wie Sensible Soccer wieder zurück? Ich würde mir, wenn nicht sowas, würde ich mir so ein richtiges Fantasy- oder Science-Fiction-Fußball, so wie Rollerball oder wie hieß das noch von den Bitmap Brothers damals oder Speedball. Sowas würde ich mir mal wieder wünschen. Wenn schon Fußball, dann entweder Bundesliga-Manager oder so ein Strategiespiel oder ein richtiges. Ja, Bundesliga-Manager gibt es ja auch noch alljährlich von EA. Der kommt ja auch immer wieder raus. Echt? Habe ich auch den letzten auf dem Amiga gespielt. Aber ich persönlich, ich habe da ehrlich gesagt keinen Bedarf. Also wenn ich mich jetzt wieder an dieses Wochenende erinnere mit der Liga und den Kollegen und so, was für geile taktische Spiele wir da halt aufgezogen haben. Ich kann mich erinnern, ein Kollege, der ist eigentlich richtig gut dabei, macht halt sehr viel mit Doppelpässe. Und das erste Mal, wo wir gespielt haben, bin ich immer so reingelaufen in diese Falle, hab 5-0 verloren. Und jetzt habe ich mich dann aber so angeglichen, so dass ich nicht mit einem Mann direkt drauf stürme, sondern schön erstmal mit der Abwehr zurücklaufe, so dass er kommen muss. Und das waren richtig geile Spiele, sind 0-0 ausgegangen. Und das war zwar so gesehen anstrengend, aber auch irgendwie fand ich das für mich persönlich befriedigend, als denke ich mal so ein Action-Gebolze, sag ich mal. Das klingt jetzt für mich fast, als hättest du eine Runde Mortal Kombat mit ihm gespielt, nicht ein Fußballspiel. Da bin ich jetzt mal bin zurückgelaufen, so gekommen und ja. Ja, das ist halt, weil wenn man selbst so fußballenthusiastisch ist, sieht man da natürlich auch Facetten oder denkt auch in anderen Räumen vielleicht auch oder Begriffen etc. Und das möchte ich nicht mehr missen, solche taktischen Spielereien. So dass man sich auf den Gegner richtig einstellt, wie es eigentlich auch beim richtigen Spiel ist, dass man die Taktik des Gegners analysiert und seine Gegenmaßnahmen dazu auch aufbringt. Ich glaube, diese Fußballspiele, die sind ja auch stark davon abhängig, also ob sie dir gefallen oder nicht, wie sehr du dich mit dem Sport auch beschäftigst. Natürlich, klar. Das ist, hast du ja bei Musikspielen auch extrem, wenn dir das nicht so gefällt, die Musikrichtung, gefällt dir das Spiel auch nicht so sehr. Mhm. So ist es natürlich auch bei Sportspielen. Ich könnte zum Beispiel auch keinen Handball-Simulator oder was weiß ich zocken. Da hätte ich keinen Spaß dran. Und ich interessiere mich ja jetzt nicht so sehr für Fußball und das einzige Fußballspiel, was ich in der Sammlung habe, ist halt dieses Sensible Soccer. Mhm. Diese 3D-Neuauflage, die es für die PlayStation und für die Xbox vor einigen Jahren mal gab. Und wenn ich das Bedürfnis habe, mal Fußball zu spielen am PC irgendwie aus irgendeinem Grund oder am Computer da irgendwie Bock drauf kriege, dann ist es halt das und das ist dann für eine halbe Stunde ganz unterhaltsam und dann reicht es mir auch. Ich glaube, so tief einsteigen möchte ich da nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass es früher so viel mehr davon gab. Also Kick-Off und halt Micro-Pro-Soccer. Genau, oh, irgendwie. Kick-Off war ja geil. Ja, ne? Wer kennt das noch? Ich hier. Welche Plattform? Amiga oder PC. War das nicht auch für den C64? Ich hatte das auch, glaube ich, für den C64, ja. Mhm. Ja, meine ich auch. Das war cool. Das Besondere daran war, dass der Ball nicht an der Figur kleben blieb. Ja, das war, glaube ich, das erste Spiel, da, wo das so ging, ne? Richtig. Ja, ich kenne Marco Pro Soccer, kann ich mich noch erinnern, auf dem C64. Aber da weiß ich halt immer noch, dass man in einem bestimmten Winkel aufs Tor laufen musste und dann war der Ball halt innen drin. Das erinnert mich auch an Striker, kennt ihr das? Ja, vom Namen her kenne ich das. Auf dem Super Nintendo gab es das auch, unter anderem ja, aber auch für den PC. Und das Cover kenne ich, glaube ich, noch. Ne? Kam da ein Hubschrauber drin vor? Nein. Dann kenne ich das nicht. Das ist ja auch nicht Striker von Mortal Kombat. Der hätte kein Spin-Off-Game. Und Superstar International Soccer für das Super Nintendo. Das war ja quasi auch so ein Vorfahre von dem Pro Evolution Soccer. Ja, und Winning Eleven das ja im Japanischen. Ja, das war genau richtig. Und dieses International Superstar Soccer Deluxe, so hieß es glaube ich komplett. Das habe ich auch geliebt, das Spiel. Das war auch ein Spiel, wo man schon mehr Freiheiten hatte. Also, da konnte man das so ein bisschen erkennen. War glaube ich auch eins der ersten Spiele, wo es keine ISO-Sicht gab, sondern wirklich von der Seitenlinie aus. Man konnte halt auch schon so richtig coole Tricks machen da teilweise. Und das habe ich echt geliebt, das Spiel. Weiß ich noch, wie ich mir das dann zu Weihnachten, glaube ich, bekommen habe und so. Und war das mein Spiel. Super Nintendo. Ja, für die Konkurrenz ist es auf jeden Fall ziemlich schwer, gegen Pro Evo und FIFA anzutreten. Da gibt es ja ziemlich viele Spiele, die es versucht haben, aber das kennt ja richtig. Kaum einer. Aber das ist halt, wenn man halt, man muss halt sagen, FIFA und Pro Evo sind halt Referenzspiele. Und bis dato ist ja noch kein anderes Spiel rangekommen, denn die Optionsvielfalt an das Spielgefühl, also ich wüsste keins. Geht das nicht irgendwo, ich sag mal, allen großen Sportarten so? Irgendwann kristallisieren sich da eins, zwei Serien raus, die miteinander konkurrieren können und die anderen krunkeln da so ein bisschen im unteren Mittelfeld rum. Ich denke, es sind ja auch große Kosten immer dabei. Immer sowas Lizenzierung, Musik muss auch lizenziert werden. Das muss man erstmal stemmen. Ja, und das ist halt so mit Lizenzen halt auch so ein bisschen dumm aufgeteilt teilweise. Zum Beispiel Pro Evolution Soccer, die DFL oder so vergibt diese Bundesliga-Lizenz halt exklusiv. Mhm. Manche Lizenzen von anderen Ligen, die kriegt ihnen sofort der hier schreit oder so und deswegen sind da fast keine deutsche Teams. Ein paar deutsche Teams sind da bei Pro Evolution Soccer, weil die sich im Gegensatz dazu exklusiv die Champions League Lizenz gesichert haben und für alle Teams, die in der Champions League spielen. Deswegen kannst du da zum Beispiel mit Bayern München zum Beispiel spielen, aber sonst nur mit dem FC Südamaro oder so. Das ist halt so ein bisschen blöd. Manchmal wünscht man sich so, dass sie die Lizenzen öfter vergeben würden, aber ich denke, EA wird da schon einiges blechen dürfen. Damit sie EA hat das Abonnement. Ja, damit sie da, ich glaube, ich habe wirklich gelesen, dass sie bis 2000, schlag mich tot, die Lizenz sich schon gesichert haben. Oh. In der Bundesliga. Also ich will nicht wissen, was da im Hintergrund für Summen da fließen. Gibt es denn andere Sportspiele, jetzt so in die Runde gefragt, die ihr gerne spielt? Der beste Ballsport-Simulator ist immer noch Katamari. Ja. Nee, also Ball, nicht nur Ballsport, aber generell Sport. Also ich habe ein, zwei Wrestling-Sachen mal ganz gerne gespielt. Das ist kein Sport, das ist Sport. Tauben schicken ist auch Sport, frag mal meinen Vater. Tauben was? Tauben schicken, das nennt sich Reisevereinigung, auf zur Heimat. Okay. Aber darum geht's ja jetzt nicht. Was mir jetzt so bei dem, was Micha vorhin gesagt hat, so mit diesem mal reingucken und spielen, macht Spaß, aber ich wünsche mir was Erkennigeres. Kann's nicht wirklich sein, dass, also Fußball oder generell Sportsimulation und Kampfsportspiele sehr viel miteinander gemein haben, weil ich kann mir da jetzt so vorstellen, wie der Micha da spielt und versucht mit wilden Button-Gemäsche irgendwie den Ball aus seinem Tor fernzuhalten, genauso wie man bei einem Mortal Kombat da sitzt und mit wilden Button-Gemäsche versucht irgendwie als erster den anderen umzuhauen. Also mit wilden, also jetzt so wie das FIFA gezogen, mit wilden Button-Gemäsche kommt man nicht wirklich überhaupt. Genau, und deswegen ist das ja frustrierend. Nur so als Gedanke. Ja, das ist ganz halt aber auch jedes Spiel, wenn man für Shooter oder so nichts übrig hat, immer, dann ist es auch frustrierend, wenn man ständig abgeballert wird. Du, sitzt nicht gerne jede Nacht vor einem Bullet-Hell-Shooter, versuchst die Gegnerformation auswendig zu lernen. Das ist doch das Spaßigste, was es gibt. Nein, aber ich glaube, was du halt meinst, ist, wie kompliziert kann man ein Spiel gestalten? Also taktische Tiefe geht ja auch einher mit der Zeit und Arbeit, die man in so ein Spiel investieren muss. Und das macht ja den Unterschied zwischen arcadigen Titeln aus und dann eben Sachen, die eher in Richtung Simulation gehen. Und ja. So ein FIFA hat ja auf jeden Fall, das hat Tuli auch gerade schön beschrieben, sehr viel mehr Möglichkeiten und sehr viel mehr Taktik als so ein Sensible Soccer. Ein Sensible Soccer ist ein Ball, da gibt es eine Physik-Simulation und ein paar Figürchen und mehr das braucht man da gar nicht. Genau. Ja, es gibt, ja, Prügelspielen ist halt wirklich, da gibt es ja auch diesen Unterschied zwischen Spielen, die ziemlich ein kompliziertes Kampfsystem haben und natürlich die mehr so Buttonmasher sind irgendwie. Mhm. Aber am Ende werden von den Liebhabern eigentlich die Spiele gespielt, die auch eine taktische Tiefe haben, wo man sich reinarbeiten kann. Und ich weiß nicht, Tekken gehört jetzt nicht unbedingt dazu, weil Tekken gibt es ja auch Ligen und so weiter, aber das ist ein Buttonmasher in, also Mortal Kombat wäre jetzt ein Buttonmasher eigentlich eher, während zum Beispiel Virtua Fighter dann doch ein Spiel ist, wo man sich reinarbeiten muss. Was? Virtua Fighter? Daran erinnert sich noch jemand? Ja, natürlich. Hast du das nicht auf dem Saturn gespielt? Wieso Saturn? Nein. Davon gibt es doch mittlerweile 4 Fortsetzungen. 5. Teil ist doch aktuell. Segata Sanshiro, Segata Sanshiro. Was? Ne? Ja. Naja, ist, also, der Virtua Fighter ist auf jeden Fall eins, das mir sehr in Erinnerung bleiben wird für ein Spiel, wo man sich ewig reinarbeiten muss, damit man eine Figur auch beherrschen kann. Es gibt Leute, die haben das halt lieber. Natürlich. Warum nicht? Ja, das ist halt, wenn man sich für eine bestimmte Sache interessiert, ist man natürlich auch mehr gewillt, da Zeit zu investieren. Wie es bei mir dann halt so ist, dann ist halt dieses Erfolgserlebnis dann auch größer. Oder wenn man sich dann halt mit seinen Freunden misst, ist das ja dann auch immer dieser seht her, was ich kann, so Effekt. Das ist interessant, das ist interessant, dass wir da jetzt irgendwie so drankommen wegen kompliziert und so, weil ich habe jetzt ein Spiel gespielt, das ist für meinen Spielgeschmack eigentlich auch eher untypisch, das heißt SOCOM Special Forces. Ja auch so ein Taktik-Shooter. Schon mal von gehört? Mhm. SOCOM-Reihe ist doch eigentlich schon relativ lange dabei, oder nicht? Die gibt es seit PlayStation 2. Das ist eine von Sony aus der Taufe gehobene Taktik-Shooter-Reihe, die so ganz stark in Richtung Counter-Strike geht. Und als ich mir das angesehen habe, es gibt einen Singleplayer und einen Multiplayer-Modus. Im Gegensatz zum Vorgänger, der hieß Confrontation, da gab es nur Multiplayer. Gibt es diesmal auch eine Singleplayer-Kampagne. Aber dieses Spiel ist ganz hundertprozentig auf die Leute geeignet, die unheimlich gerne Taktik-Shooter à la Counter-Strike spielen. Heißt, das ist nicht so ein schnelles Teil, wo du dann oft das Erfolgserlebnis eigentlich so wie bei Serious Sam aufgebaut ist, dass du einfach dich reinstürzt und alles abschießt, sondern da geht es schon darum, sich immer in Deckung zu begeben, sein Team zu kommandieren und Sprachbefehle zu geben und so. Und das wird im Singleplayer nicht ganz so deutlich, weil sich das eigentlich nur so wie eine Art kompliziertes Call of Duty spielt. Aber im Multiplayer wird das ganz stark deutlich. Ja, ich habe auf der PlayStation 2 damals, ich glaube, es war auch in einer Demo gespielt und das war ganz cool. Also ich fand es sogar wesentlich taktischer als Counter-Strike, weil da kannst du ja auch, wenn du willst, irgendwie schon drauf losrushen und so und könntest auch ein Erfolgserlebnis haben. Und bei SOCOM ist es ja schon ziemlich Ghost Recon vielleicht sogar mäßig, dass du halt wirklich mit deinen Leuten da taktieren musst und die vorausschicken musst, wenn du mit KI-Kollegen kämpfst. Und wenn du nicht drauf achtest, auf der Taktik bist du ja auch schon ziemlich schnell tot. Es ist auf jeden Fall so, dass du im Multiplayer bei einem Kopfschuss zum Beispiel sofort stirbst. Also für die PS2, ich habe es halt auch wahrgenommen, aber es war ja ein bisschen seiner Zeit voraus. Das, damals war ja noch online ein Spiel, was es ja auch wollte und so. Und Das war ja noch nicht so auf Konsolen angekommen. Deswegen dachte ich mir auch, ja, die wollen jetzt irgendwie den Erfolg, an den Erfolg von Counter-Strike anschließen. Ich müsste mir dafür ein super teures Headset auch kaufen und so. Und ne, lass mal. Das setzt sich nicht durch. Damals noch nie Socom nie gespielt, weil es ist ja auch ein bisschen explosiv. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von Socom Special Forces. Gerade als jemand, der eigentlich nicht so gerne Kriegsspiele spielt, muss ich sagen, also erstens ist es von so inhaltlich erfreulich unpatriotisch. Also nicht so Hurra-Patriotismus à la Homefront oder Call of Duty. Es hält sich schon stark in Grenzen. Das ist schon alles ein ziemlich internationaler Cast. Also es geht nicht nur ausschließlich um Amerika, sondern da sind auch andere Parteien mit von der Partie und das sind so ganz nette kleine Details, die mir ganz gut gefallen. Zum Beispiel, wenn du dich unter einen deutschen Account irgendwie einloggst und die PlayStation erkennt, aha, das ist jetzt irgendwie jemand, der in Deutschland spielt, dann haben da alle Figuren so eine kleine Deutschlandflagge auf der Rüstung auch mit drauf. So, also das sind nette kleine Sachen und auch, dass sie dieses Spiel halt ganz speziell auf Headset und Teamplay ausgerichtet haben. Also alle Funktionen, die auf dem Pad drauf sind und so, die gehen, sind so gesetzt, dass man es halt ganz bewusst taktisch spielen kann. Und ich finde das sehr nett gemacht. Also ich habe die beiden Varianten ausprobiert. Im Singleplayer muss ich sagen, ich finde, da kann man noch sehr stark durchlaufen und rushen, wie man in Counter-Strike-Sprache so schön sagt. Das ist so jetzt nicht besonders taktisch angehaucht. Also ich würde es jetzt ungefähr vergleichen mit beispielsweise den Rainbow Six Spielen. Weiß Gott, man muss sich jetzt nicht das Hirn verrecken, um irgendwelche Stellungen auseinanderzunehmen. Man kann jetzt rein theoretisch auch wie in jedem anderen Deckungsshooter in Deckung gehen, dies und das machen, ohne dass sich das jetzt großartig von der Action-Spielweise unterscheidet. Aber richtig interessant wird das Spiel wirklich im Multiplayer. Als ich nämlich das erste Mal eingestiegen bin, haben die Leute ordentlich den Boden mit mir aufgewischt. So hört sich das. Ja, man kommt da rein und man sieht sofort, die haben alle irgendwie Clan-Packs. Heißt, die zocken auch alle so in Clan-Gruppen und so und die haben dann den Dreh raus und spielen das wahrscheinlich seit Release, vielleicht auch schon seit dem amerikanischen Release, wer weiß. Und du kommst da rein als Frischling irgendwie und natürlich hängt man dann erstmal hinterher und das hat mich dann sehr stark an die alten Counter-Strike-Zeiten erinnert, wo ich dann auch nie richtig hinterher kam. Ja, also von daher, so wie du das siehst, erinnerte mich das jetzt an meine Team-Deathmatches bei Call of Duty, wenn dann auch das gegnerische Team alle schön hier Clan XY, oh ja, das waren schöne Runden. Ja, das ist ein allgemeines Problem, ne? Wenn man irgendwie so als hauptsächlich Singleplayer dann mal sich online versucht und dann wirst du gleich da niedergemetzelt. Das hatte ich auch ziemlich lange bei Battlefield 1943 über Xbox Live Arcade, was ja ein super, super Titel ist, fantastisch. Aber wenn du da nicht irgendwie regelmäßig dabei bleibst und immer trainierst, dann kannst du nicht viel ausrichten. Dafür habe ich dann aber auch schon mal so schöne Erlebnisse gehabt, wie Italiener, die dann deinen eigenen Nickname oder Dings Gamertag fluchen. Das ist dann doch schon so ein schönes Gefühl, wenn man dann so ein bisschen besser geworden ist und dann, Franco, Leute, Tomaten und so, Baba, das war herrlich. Also, das war schon schön. Oh, Sacrebleu. Mich hat das so ein bisschen, ich muss jetzt eine Umfrage lesen, die ich letztens, beziehungsweise so eine Pop-Quiz denken, wo man so ankreuzen musste, um rauszufinden, ob man schon einer von diesen alteingesessenen Gamern ist, wo auch die Frage war, wenn du online spielst, spielst du auch mit unbekannten Leuten online oder spielst du nur in Gruppen, die du kennst? Also bist du einer von den Leuten, die halt einfach in ein Multiplayer-Spiel gehen und da sind so Leute, mit denen spiele ich dann irgendwie zusammen. Oder bist du einer, der sich nicht online traut, ohne dass er die Gruppe kennt, mit der er spielt? Das war so richtig, das ist das so ein Generationskonflikt schon, mit dem wir kämpfen müssen. Das, die nachwachsende Generation, die geht einfach online, spielt mit irgendeinem, geht wieder weg und wir trauen uns nicht. Ich weiß nicht, also ich finde, ich jetzt beim Spielen, es kommt echt auf das Spiel an. Also wenn man zum Beispiel so ein ganz anonymes Game zockt, sowas wie ein Rennspiel oder so, ohne dass man da jetzt großartig sich in der nächsten Runde unbedingt wieder trifft, dann ist mir das eigentlich relativ egal. Oder so ein Deathmatch bei Halo zum Beispiel. Also ich habe da nicht so eine Bindung zu irgendwelchen Figuren. gegeneinander ist ja auch nicht so die Sache, aber halt gerade Teamspiele, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich soll mit 3-4 fremden Leuten StarCraft spielen oder... Ja, also jetzt hier speziell so kommen, ich habe diese Erfahrung ja gemacht, das ist mir unheimlich schwer gefallen, mich da jetzt sofort in dem Team reinzufinden, weil jeder spielt ja auch ein kleines bisschen anders. Ja, ich muss aber sagen, ich hatte jetzt das Problem nicht so stark, weil jetzt auf Call of Duty nach Bad Company 2 habe ich dann auch im Team mit Unbekannten gespielt. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Glücksspiel dabei, was man für Leute dann noch dazu kriegt. In manchen Teams habe ich mir auch, das Ende der Runde mir herbei ersehnt oder so. Aber bei manchen war das dann auch richtig cool, hat auch Spaß gemacht, sag ich mal. Aber was ich eher für Probleme hätte, wäre jetzt zum Beispiel so ein Koop-Spiel, wo man nur zu zweit quasi eine Story, sagen wir mal, Gears of War, Halo Portal 2, ja. Also das würde ich dann doch eher nur mit jemandem spielen, den ich auch kenne, weil das dann irgendwie noch ein bisschen, ich will nicht sagen, dass man da mehr Vertrauen haben muss bei oder so, aber es ist dann doch schon ein bisschen einfacher vielleicht auch zu spielen. Dann kann man sie auch mal einen Spruch drücken und ohne, dass man gleich so Angst hat, dass er das falsch verstehen könnte. Dann kann man sie auch besser absprechen, etc. Ich glaube, das, was auch Michi jetzt gerade mit dem Beispiel meinte, ist, dass wenn je komplizierter Spiele werden, so vom Spielprinzip, und je mehr es auf das Teamplay, auf die Zusammenarbeit ankommt, desto besser muss dieses das Spielgefühl zueinander, also die Beziehung zu den Figuren, muss dann ja auch irgendwie besser funktionieren. Und wenn du dann mit Freunden dich online triffst und mit denen spielst, dann ist das natürlich was komplett anderes, als wenn du da jetzt mit jemandem spielst, der wahrscheinlich noch nicht mal dieselbe Sprache spricht und dann nur Befehle über dieses Ingame-Kontextmenü irgendwie geben kann, was es dann gibt. Und vielleicht auch noch dumm ist. Ja, ich hatte dann aber auch schon die Kombination, die gleiche Sprache sprechen und dumm. Das war dann da habe ich einige neue Ausdrücke gelernt. Da habe ich mein Mikrofon auch abgestellt oder so, sodass ich einfach nur mithören konnte und ja nicht, dass ein anderer denkt, dass wir dieselbe Sprache sprechen wollen. Und hey, du hättest dich gekommen. Ja, also so ging das ab. Also so richtig schön Klischee Gangster-Style. Ui, ja. Hast du es verstanden, du Mist? Ich schwöre, ich hau dir so derbe in deine scheiß verdammte Fresse, du Mistgemut. Wenn ich dich doch einmal in der Liga cheaten sehe, bums ich deinen Arsch, mein Nigger. Ich fick dir deine ganze Generation, das schwöre ich dir. Was bildest du dir ein? Jedes Mal zu warten, bis ich da lang komme, um mir einen Header zu geben. Bist du behindert im Kopf auffälliger? Geht's gar nicht, du Mistgemut. Ich schwöre es dir, ich bums deine Mutter tot, Mann. Oha. Da aber jedes einzelne ERS, wo was du machst, werde ich mir die Demo saugen und ich werde verdammter Hurensohn. Halt deine Fresse, red mir nicht dazwischen, Mann! Du Missgestalt! Ey, wie du gecheatet hast, du verdammte kleine Missgestalt! Solche Leute habe ich jetzt in SOCOM zum Glück nicht kennengelernt. Da war einfach nur die Hürde, dass das Spiel eine Einarbeitungszeit braucht. Aber ich kann's empfehlen. Also ich kann's empfehlen. Für jemanden, der sowas, der eine Alternative sucht zu dem Ganzen, der was Taktisches online zocken möchte und jetzt nicht unbedingt Call of Duty und hast nicht gesehen und ich hole mir jetzt noch eine Medaille und bla bla bla, sondern tatsächlich ein bisschen mehr Richtung das Teamplay eigentlich im Vordergrund stehen soll, dann kann ich das wirklich empfehlen. Ja, ich glaube, so Spiele, die auch ein bisschen anspruchsvoller sind, die halten auch ein bisschen mehr die, ich sag's mal so, Gesprächspratzen fern. Ich glaube, bei SOCOM ist das auch der Fall. Also ich fand das Online-Multiplayer-Ding wirklich sehr angenehm. Ich müsste da jetzt deutlich mehr Zeit investieren, um da auch irgendwie was bewirken zu können. Im Gegensatz zu dem alten SOCOM, also für die Leute, die älteren Spiele kennen, hat sich visuell auch ordentlich was getan. Also es sieht jetzt wirklich ziemlich hübsch aus. Ich finde die Animation noch ein bisschen steil, aber ist wirklich ganz nett von der Optik geworden, ist sehr gut synchronisiert im Singleplayer, also ich fand die Synchro sehr gut, aber das ist man ja von Sony eigentlich auch gewohnt, dass die sehr coole Synchronsprecher engagieren und Scheiße, hat jemand abgezogen. Ja, ja. Was ich noch sagen wollte, was mich sehr überrascht hat, und das wird die Leute interessieren, die diesen Bewegungssteuerungskrieg in letzter Zeit ein bisschen beobachtet haben, die Move-Steuerung ist richtig gut. Hast du auch die Kanone dabei, oder? Nee, die habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nur das reine Pad, also die Eistüte und diesen Motion-Controller, den man sich dazu kaufen kann. Man kann es halt auch mit Pad spielen, aber ehrlich gesagt ist das komplett unhandlich. Und ich finde das überraschend gut. Also so wie man sich das im Prinzip eigentlich auf der Wii immer gewöhnt gewünscht hätte. Kann man machen. Also ich spiele doch lieber mit Pad, weil das ist für mich gängiger, aber man kann mit der Move-Steuerung eigentlich erstaunlich präzise spielen. Das ist gut. Ja. Mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Was habt ihr denn sonst noch so gespielt? Ich habe die Fluch der Karibik Lego-Demo gespielt. Welche Kapitel sind in der Demo drin? So, erster Film, zweiter, dritter, vierter? Nee, es ist komplett aus dem ersten Film und auch wirklich nur, ich glaube, vielleicht das erste 16. des ersten Films. Also darfst untergehen, aber nicht wieder auftauchen. Nee, es ist so, du bist schon am Strand unterwegs. Also zunächst mal befreist du natürlich Captain Jack Sparrow aus dem Knast. Mhm. Und dann geht's an den Strand und du kaperst auch gerade noch so die, wie heißt sie noch, die Interceptor oder so. Mhm. Und dann ist schon Schluss. Oh. Was dann mit der Demo? Ich habe jetzt seit Lego Indie keins mehr gespielt. Die sind mir zwischendurch ein bisschen zu kompliziert geworden. Kompliziert? Also, Gott. Ja, ich sagen wir so, ich mochte halt dieses komplett einfache, ich brauche 1-2 Buttons und nicht, dann haben die irgendwann angefangen, dass man Sachen zielen kann und so. Und ich mag auch diese neue Multiplayer-Kamera nicht und davon kriege ich irgendwie so da fange ich an total an zu schielen. Deswegen... ja, ich meine, du kennst ja diesen adaptiven Splitscreen. Der ist ja nicht eine super Idee, ja. Aber der macht mir einfach einen Knick in der Optik. Ich habe mir das gerade vorgestellt, wie ja, Vision sich so teilt und die beiden Augen sich dann unabhängig voneinander bewegen. Du guckst nicht auf meinen Bildschirm, nein. Aber das stimmt, diese adaptive Bildschirmtrennung ist, muss ich sagen, bei Fluch der Karibik hat die auch ziemlich die Xbox in die Knie getrieben. So von der Framerate her war das dann nicht mehr so schön. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Lego Fluch der Karibik auch schon ziemlich gut aussieht. Weil, also ich habe nach Lego Indiana Jones auch kein Spiel mehr gespielt. Und der Sprung der Qualität ist unheimlich. Also du hast da plötzlich irgendwie deine Tiefen, Unschärfe, Effekte und Schärfentiefe! Terfenschiefe Effekte und die Wassereffekte sehen halt total geil aus und die Lego-Figuren sind hammergut animiert und du hast deine Pearl. Die haben jetzt sogar Finger und alles. nee, das nicht. Aber die haben, du hast das sogar, was ich zum ersten Mal in der Gears of War 3 Beta gesehen habe, haben die auch in Lego Flugkarriere, und zwar so ein Pearl Object Motion Blur haben die Figuren auch. Das ist heftig und bei der Screen-Teilung da manchmal hat man da schon irgendwie noch, weiß nicht, keine Ahnung, 14, 18 Bilder pro Sekunde oder so. Also für mich wäre dieses Lego-Ding halt nicht so, aber wenn man ein großer Fan von Fluch der Karibik ist, dann ist das bestimmt ein nettes Gimmick. Naja, der vierte war irgendwie doof, aber die anderen sind ja gut. Was? Ich hab den gar nicht gesehen. Hast du den gesehen, Michi? Ich hab den gestern gesehen, ja. Fandst du doof? Ja, sagen wir so, er ist halt für ein Lego, für eine Scheiße. Für einen Lego-Film ist er sehr flexibel und fleischig. Für einen Fluch der Karibik-Film ist er halt erstaunlich unspektakulär. Also es gibt keine wahnsinnigen Stunts oder eindrucksvollen Schiffskämpfe, sondern es ist halt einfach nur ein solider Abenteuerfilm, der ein bisschen zu konfus ist. Also im ersten Teil gab es auch keine richtigen Seefights. Also es gab einen, aber der war so ein bisschen brühlend. Ja, schon, oder? Ja, jetzt im Vergleich zu dem zweiten und dem dritten schon. Die Bahnen waren ja auch schlecht, die danach kamen. Ja, das die stimmt. Waren noch Fantasy-mäßiger, aber halt... Die waren noch schlechter. Richtig das raus. Passten überhaupt nicht in die Farb-Continuity. Habt ihr das mal gesehen, dass die zwei zweiten und dritten Filme da absolut grünlich... Also, das war jetzt hier so ein bisschen Nerd-Film... Koloristen und so. Ja, aber das passt ja überhaupt nicht in die Farb-Continuity. Dann wirst du viel Freude am vierten haben, weil der ist sehr grau und es ist hauptsächlich immer Nacht. Ich mag grau. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, einen 3D-Film zu machen, wo es die ganze Zeit stockdunkel ist. Aber naja. Naja, Silent Hill 3D, ne? Naja, aber wir schweifen von unserem game-zentrierten Thema ab. Was hast du gespielt. Ich? Du willst wieder wissen, was für Neuigkeiten es bei Minecraft gibt? Nein, außer Minecraft. 1.6.3 ist raus. Ich habe tatsächlich, zwischendurch einmal ganz kurz in Minecraft reingeguckt, aber auch nur, um zu sehen, ob er mal wieder meine Achievements gelöscht hat mit dem Update, was er getan hat. Oh no. Aber ansonsten habe ich ganz tief in die Mottenkiste gegriffen, die Mottenkiste von irgendwelchen Sachen, die mir Leute mal geliehen haben und die ich ihnen immer noch nicht wiedergegeben habe, und mal Uncharted 2 angespielt. Ein Spiel, über das wir nicht reden, hat mir ja die PS3 als Spielekonsole schmückhaft gemacht. Vorher war das ja mehr ein Mediaplayer für mich. Und bin doch sehr amüsiert bisher. Ist das ein Teil mit oder ohne Mark Wahlberg? Da kommt Mark Wahlberg vor. Meine Beine. Ich hab gerade überlegt, Mark Wahlberg? Was macht der denn? Da war jetzt ein ganz großes What the fuck im Raum. Das muss ich jetzt mal googeln. Ja, ihr hattet alle so kleine Fragezeichen hinter eurem Namen. Nee, das war nur ein kleiner Scherz, weil der Mark Wahlberg doch eigentlich total unpassenderweise den Nathan Drake spielen sollte. Ach so. Also der kommt im Spiel selber natürlich nicht vor. Ja, aber er hat doch schon Max Payne gespielt. Der spielt doch jetzt alle Videospielcharaktere. Ich hoffe nicht, weil Mark Wahlberg ist irgendwie so als Schauspieler. Juck würde ich den abkaufen. Na, Moment, Mark Wahlberg, also jetzt für Uncharted nicht, aber er ist doch jetzt kein schlechter Schauspieler. Naja, hast du The Fighter gesehen? Nee. The Fighter war doch gut. Naja, teilweise, also die eine Szene, wo er irgendwie so ausrastet und sagt, Mann, ihr kämpft nicht im Regen, du nicht und du nicht. Das habe ich ihm nicht abgekauft. Es liegt bei dem aber auch viel an der deutschen Synchronstimme, finde ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Vergesst das nicht, dass hinzu. Die Filme im Original, das ist was anderes, ne? Und ich meine, Mark Wahlberg, den ich auf Englisch kenne, kommt ja ganz anders rüber mit seiner O-Ton-Stimme. Habt ihr The Happening gesehen? Von ja. M. Night Shyamalan? Auf Englisch habe ich den gesehen. Was passiert? Da ist er doch wohl furchtbar kacke. Also ich auf meine, Englisch? Ja, ich habe ihn auch auf Englisch gesehen. Und ich erinnere dich gerne an die Szene mit der alten Lady in dem Flur so. Sie wollen alles klauen. Und dann Mark Wahlberg, original. What? No. Moment, da verwechselst du jetzt mit Scientist hier. What the hell? Oh. Es stimmt. Cola hat recht. Ich erinnere mich gerade daran. Es ist wahr. Also ich finde Mark Wahlberg wirklich nicht schlecht. In The Happening war es aber manchmal ganz schön merkwürdig. Ja. Was aber, glaube ich, an dem Film liegt, nicht an Mark Wahlberg. Ich habe aber auch gute Sachen gesehen. Da gab es doch diesen Sniper-Film mit, den fand ich ziemlich gut. The Shooter. Oh, nee. Der war schön. Hab ich nicht gesehen. Doch, der war gut, der Film. Der hat mich voll überrascht. Dann habe ich in der Sneak gesehen und habe in den ersten 10 Minuten dachte ich, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann nach der Zeit war der doch schon nicht schlecht. Ich finde das sehr gut, ja. Also, da muss ich zugeben, habe ich nur auf Deutsch gesehen und da fand ich ihn so, hör auf zu reden. Der hat geredet in dem Film. Nein, echt, also ich finde, Mark, er ist jetzt kein Mega-Schauspieler so. Also wird ja auch oft sehr blöd besetzt, ne? Max Payne war ja der Horror. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ist doch besser so. Weil ist er eigentlich Unterhosenmodel gewesen, ne? Ja. Ja, eigentlich war er doch auch Musiker. Marky Mark. Ja. What? Das sagt doch eigentlich alles. Unterhosenmodel und Musiker. Nein, ich finde ihn ganz okay. Aber um nochmal zurückzukommen zu Uncharted. Ich finde Uncharted, ne? War eins meiner Lieblingsspiele in dem Jahr, wo es rauskam. Den ersten habe ich nicht gespielt. Ich habe jetzt nur den zweiten gespielt. Nee, ich bespreche auch von dem zweiten. Und ich muss sagen, ich kann mir das alles sehr gut im Kino vorstellen. Es ist wirklich ein moderner Indiana Jones. Halt so richtig mit ein bisschen der Abenteuerfaktor stimmt. Es ist ein bisschen mehr Geballer. Ich denke mal, das wird man jetzt in einer geskripteten Geschichte nicht so sehr auswalzen. Aber halt so diese ganzen riesigen... Ich habe noch nicht so ewig weit gespielt, aber es gibt ja diese Stelle, wo er dann diesen Kristall da in diesem Tempel sucht. Und dann kommt er da so eine versteckte Ebene tief. tiefer und da ist dieser Mann, der da auf dem Boden liegt, so aus Ton oder Stein und so. Und das sieht alles so mega genial aus. Das hat so eine Stimmung zum Schneiden. Das ist echt ja, ich finde das, auch, das Beste, was man so aus Indie und Tomb Raider zusammen mixen kann. Es ist, die Präsentation ist irre. Also ich habe damit auch einen Kollegen zum PlayStation-Spielen geködert. Der hat sich so überlegt, erzählst du hier immer und so. Da habe ich gesagt, so, jetzt kriegst du mal meine PlayStation und Uncharted und dann guckst du mal, ob du die kaufst oder nicht. So, und als er, dann hat er mir die 2 Tage später wiedergebracht und er war schon auf Amazon und hat sich eine PlayStation gekauft. Uncharted. Ja, das habe ich zusammen mit Toto mal angezockt. Also ich habe es selber durchgespielt, aber Toto hat auch mal reingesehen. Ich erinnere mich an den Level und war auch sehr halt von der Kameraführung eigentlich allein schon. Vom Spielen habe ich ja nicht viel gesehen, aber diese erste Level, die Kameraführung war echt phänomenal und unterschreibe ich auch jedes Mal, dass es das ein gutes Spiel ist. Also und dass mich das auch ernsthaft überlegen lassen hat, wegen der PlayStation holen. Das wäre wirklich, das wäre noch so ein Grund halt, mir PlayStation zu holen. Dann wird daraus bald eine Trilogie. Ja. Oh, so einiges bald zu einer Trilogie wird. Mass Effect zum Beispiel. Mass Effect, das ist ja leider erst wohl 2012, wo ich das jetzt gehört habe. Ist auch War-Trilogie. Yeah. Hoffentlich vor dem Zeitpunkt, ab dem EA alles nur noch als Download rausbringt. Das ist so, dann würde ich sagen, das boykottiere ich. Aber Mass Effect kaufe ich trotzdem. Ja, Uncharted. Also du findest das gut, Michi. Ich finde es richtig gut. Am Anfang hatte ich noch so ein bisschen, das ist ja mehr ein Tutorial. Da hatte ich so gedacht, das spielt sich aber ja hauptsächlich selbst. Das war so ein bisschen dieses alte Awesome by Proxy-Problem. Aber dann wurde es eigentlich schon besser. Es ist teilweise ein bisschen lächerlich, wie viele Gegnermassen da auf einen zustürmen. Besonders am Anfang in diesem Dschungel, wenn man um eine Ecke geht und da spawnen 20, 30 Gegner hintereinander, nicht gleichzeitig, aber also auf den nächsten 10, 15 Metern. Nachher sind die Szenarien dazu auch passender. Wenn man halt in der Bürgerkriegsgegend rumläuft und dann jede Menge Gegner sind, dann kauft man das schon eher. Wer freut sich auf Uncharted 3? Ich. Ja. Ja, kann ich ja nicht so wirklich. Wir freuen sich auf das nächste Minecraft-Update. Ja, mal gucken, was kommt. Also wenn sie, die müssen mal mehr bringen, als nur, dass man Karten craften kann. Das ist ja irgendwie... Also ich habe jetzt nur gesehen, da ist jetzt noch mehr Grünzeug. Oh. Und ja, ich werde jetzt, glaube ich, aber nicht mehr spielen, bevor ich nicht rausgefunden habe, wie ich meine Achievements sichere. Egal, wer freut sich denn nächste Woche fast auf den Duke? Motherfucker! Oh, da freue ich mich schon sehr drauf, dass das vielleicht nächste Woche ankommt. 10. ist der offizielle Termin, ne? 10. in Europa, ja. USA machen wir jetzt der 14. Ist das denn eigentlich ungekürzt in Deutschland? Keine Ahnung, aber... Kommt das überhaupt in Deutschland raus? Ja, es kommt nicht nur in Deutschland raus, es kommt sogar mit deutscher Synchro raus. What? Nee, das ist doch scheiße. Ich weiß nicht, ob es Bruce Willis war, der Sprecher, der jetzt den Duke spricht, aber ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung. Wäre ja ganz cool, wenn das der Bruce Willis wäre. Ja, er ist zwar... ich weiß nicht, ob es nicht eher... Was gibt's denn noch so? Weiß Van Damme oder so? Vielleicht der Cave Johnson-Typ. Also der deutsche Cave Johnson-Sprecher, weil den fand ich auch ganz cool und markig. Soweit habe ich nicht gespielt auf Deutsch, weil vorher sind mir die Ohren abgebrochen. Aber das können wir ja alles dann zu einem anderen Zeitpunkt besprechen. Genau. You can't hold it back! Ja, es tut so weh! Er ist der Bruce Willis Synchronsprecher. Mann. Ja. Ich hab's mir auch für den PC bestellt. Auf echt? 20%. Ich hab's mir für Xbox. Ach Quatsch, PlayStation vorbestellt. PlayStation Play 360 Box. Irgendwie PC, ne? Ja. Ah, gut. Ja, wollen wir mal so einen Cut machen hier? Ja, sollen wir nicht noch irgendwie ausklingen? Nur ein Gag zum Ende. Ja, das müssen wir ja sowieso machen, sonst ist das ja doof. Ja. Wer hat eine Idee? Grinzelben. Ja, so, schön.